Abschnitt 21 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Winterlager einer geschlagenen Armee. Vierter Teil. Samstag, 16. Januar 1915. Serbische Originalbefehle, die unseren Soldaten in die Hände gefallen sind, werden vom KUK-Armeekommando ausgegeben. Erster Blick hinter die serbische Front. Marschall Putnik, Chef des serbischen Generalstabes, Oberst Vuko Aracic, Befehlshaber der Timok-Division, zweites Aufgebot, General Miha Zivkovic, Stabschef des Abwehrkommandos von Belgrad und Oberst J. Milisavljevic erlassene Maßnahmen. Gegen fliehende serbische Bataillone sei eigenes Geschützfeuer zu eröffnen, gegen fliehende Unterabteilungen Maschinengewehrfeuer, gegen Schwärme Gewehrfeuer und einzelne Flüchtlinge seien von den hinter der Front patrouillierenden Komitas niederzumachen. Wegen Desertion und wegen Wegwerfens von Gewehren wird man gehängt, wegen Wegwerfens von Patronen erschossen, wegen Plünderung standrechtlich behandelt, wegen Trunkenheit gefesselt und mit 25 Stockschlägen bestraft. Desgleichen Trossknechte, die ihre Pferde nicht füttern oder Munition von ihrem Trainwagen werfen. Gegen jeden, der sich nicht nur zu seiner persönlichen Schande, sondern auch zur Schmach unserer gesamten Armee aus dem Gefecht oder vom Kampfplatz entfernt, sich selbst verstümmelt oder dem Feinde übergeben hat, werden außer dem Vollzug der Todesstrafe noch Schritte zur Konfiskation, das heißt Wegnahme des gesamten Vermögens, sowohl des Beweglichen als auch des Unbeweglichen, zugunsten der Staatskasse unternommen. Ferner werden auch gegen die Hausgenossen eines solchen Soldaten die allerdrakonischsten Mittel angewendet, wie Trennung und Zwangsübersiedlung seiner Familienangehörigen in verschiedene Orte, Verbot, zusammenzukommen und miteinander zu verkehren, Verwendung zu schweren Arbeiten und so weiter. Denn eine Familie, deren Mitglied in diesem heiligen Kriege nicht seine Pflicht tut, verdient keinerlei Rücksicht, nicht einmal den gesetzlichen Schutz. Unter Androhung ähnlicher Strafen wird in einem Erlass des Kommandanten der 3. Armee vom 3. November, Klammer auf, 16. November neuen Stils, Klammer zu, Aktenzeichen OZ-2627, der serbische Rückzug geschildert. Massendesertationen, Massenplünderungen und Massenübergabe von Soldaten. Schon einige Tage vorher trat Oberst Milisavljevic mit nachfolgendem Befehl an die Chargen, Klammer auf, man macht nicht so viele Unterschiede zwischen Offizieren und Unteroffizieren wie bei uns, Klammer zu, der allgemeinen Verzweiflung entgegen. Sagt unseren Soldaten, dass der Feind nicht stärker ist als wir und dass die Gerüchte von seiner Überzahl falsch sind. Sagt ihnen, dass die feindlichen Soldaten sehr schlechte Kämpfer sind und ein rasches Infanteriefeuer nicht aushalten. Macht ihnen klar, dass unsere Komitas, wenn ihrer nur 3 oder 4 beisammen sind, ganze Züge von Schwabas vor sich hertrieben. Sagt ihnen, es ist nicht wahr, dass unsere Artillerie keine Geschosse habe. Sie sollen sich davon überzeugen, dass unsere Munitionskolonnen und Protzen voll sind und fortwährend Munition aus Russland kommt, unsere Artillerie aber nur dann schießt, wenn sie trifft, während die Schwabas auf jeden Berg feuern. Sagt ihnen, dass Russland die Österreicher und Deutschen geschlagen hat und die Russen uns über Ungarn zu Hilfe kommen werden. Allen Kommandanten und Offizieren befehle ich, die ganze freie Zeit im Gespräche mit ihren Soldaten zu verbringen. Sehr wichtig ist der Absatz eines serbischen Novemberbefehls. Es ist unseren Burschen begreiflich zu machen, dass gar kein Grund vorhanden ist, in Kleinmut und Apathie zu verfallen. Denn ihre Meinung, der Krieg sei verloren, ist irrig. In Wirklichkeit führt das Oberkommando nur ein einfaches Manöver durch. Wir sind nicht auf der Flucht, da wir noch nirgends geschlagen wurden. Und dieser Rückzug hat nur das Ziel, eine günstigere Position einzunehmen. Ja, es war tatsächlich ein einfaches Manöver, ein Positionswechsel und keine Flucht. Aber die serbische Mannschaft glaubte es nicht, Klammer auf, vor allem weil die Anordnung der Rücknahme mit unserem Sturm auf den Dammweg von Krnabara zusammenfiel, Klammer zu, entledigte sich der Patronen, desertierte und diese von den serbischen Befehlshabern gerügten Übelstände waren ihr Segen. Die österreichischen Heerführer erblickten in der Zahl der Gefangenen, der weggeworfenen Munition, der weggeworfenen Gewehre und Patronen den Beweis dafür, der Gegner sei vernichtet. Sie verlachten den gesunden Menschenverstand, jagten die unterernährten, jämmerlich ausgerüsteten und dezimierten KUK-Truppen in die Falle und die Kampagne gegen Serbien war verloren. Sonntag, 17. Januar 1915. Trude schreibt mir. Also ich war nicht zu Zauberflöte. Siehst du, man soll sich nie auf etwas freuen. Ich hab dich wohl sonst nie mit kleinen Erlebnissen gelangweilt, aber da ich dir schon schrieb, dass ich mit einem Bekannten ins Theater gehe, so kann ich dir ja auch sagen, warum ich nicht da war. Donnerstag traf ich Herrn L., mit dem ich Sonnabend ins Theater gehen sollte, auf dem Potsdamer Platz. Und er lud mich ein, mit ihm bei Josti Kaffee zu trinken. Ich hatte ihn sonst nie allein gesprochen, immer nur im Café des Westens mit unseren Bekannten. Nachdem wir uns nun eine halbe Stunde unterhalten hatten, machte er mir eine regelrechte Liebeserklärung, obwohl er weiß, dass ich dich habe und wo du bist. Was ich ihm geantwortet habe, kannst du dir denken. Ich kann dir nicht sagen, wie frivol ich das fand, was für einen Abscheu ich empfand, neben einem solchen Menschen im Theater sitzen zu müssen. Ich sagte also ab. Naja, deshalb leiden wir hier Hunger, Schüsse, Schmutz und Disziplin, damit wir den daheimgebliebenen Spielraum zu erotischen Abenteuern geben. Montag, 18. Januar 1915. Von 6 Uhr morgens an gingen wir über Neuhof, den Kaiser-Franz-Josefs-Kanal und die Römerschanzen, Neusatz rechts und südlich lassend, gegen Kati, Klammer auf, Katsch, Klammer zu, wo wir gegen 3 Uhr nachmittags ankamen. Mit 12 Mann wurde ich in die Küche eines Bauernhauses einquartiert. Es gibt kein Stroh und wir liegen auf Steinfliesen. Dienstag, 19. Januar 1915. Von Kasch brachen wir um 7.30 Uhr morgens auf, via Tisza Kalman Falva nach Szajkasz Szent Iwan. Obwohl kaum 14 Kilometer lang, schien der Weg doch unendlich. Es war zu warm zur Kälte und zu kalt zur Wärme, und durch flüssige Schokolade marschiert es sich jämmerlich. Wenn wir querfeldein gingen, sanken wir tief in die Furchen. Aber es war noch besser als auf der Chaussee, die eine Kette von Pfützen bildete. Um 23:45 kamen wir in Kowil, Klammer auf, Szajkasz, Klammer zu, Szent Iwan an, wo sich unsere Kompanie in einem Meierhof einquartierte. Mir wurde mit 5 anderen ein emeritierter Schweinekotter zugewiesen, und da der Rest des Tages dienstfrei war, wollte ich einmal den Versuch machen, selbstständig ein Bett zu mieten. Ich fand ein Zimmer mit 2 Betten, bezahlte 2 Kronen, und den ganzen Nachmittag lebte ich in der Besorgnis, von Offizieren ausgemietet zu werden. Es kam nichts dazwischen. Und als ich abends nach der Minage, Klammer auf, Kaffee, Klammer zu, nach Hause ging, war mein Bett bereit. Ich schnürte die Stiefel auf und befreite mich von den Kleidern. Oh, über das Ausziehen von Stiefeln und Kleidern. Und dann ein Bett. 6 Monate lang war es meine Sehnsucht gewesen, wieder in einem Bett liegen zu dürfen, ausgekleidet und ausgestreckt, an niemand gequetscht und von niemand gequetscht, durch keine Bewegung eines unruhigen Schlafgenossen geweckt, nicht mit dem Haftel meiner Bluse oder den Knöpfen meiner Hose an irgendetwas hängenbleibend, nicht gepeinigt vom Stroh, das nie eine Unterlage war, sich aber immer in die Augen bohrte, keinen getennten Boden unter den Knochen, sondern Matratzen, keinen Brotsack mit der zinnernen Essschale und der nickelnen Feldflasche als weichste Unterlage unter dem Kopf, sondern breite Polster. Bett. Bett. Ich strecke mich in die Unendlichkeit und bebe vor Angst, einzuschlafen, mich durch Schlaf um das Bewusstsein meines Besitzes zu bringen. Dieses Tagebuchblatt schreibe ich in einem Bett. Mittwoch, 20. Januar 1915. Nie ist mir das Aufstehen schwerer gefallen als heute Morgen. Das 6. Marschbataillon unseres Regiments rückte ein. Knirpse von Gestalt, flaumbärtige Gesichter und die Muffe, deren Schnur um ihren Hals gelegt war, erhöhten den Eindruck, man habe Kinder vor sich. 10 Mann Musik, 10 Skiläufer und neue Kadettaspiranten, 18-jährige Jungen kamen mit. Mein Zimmer hat der quartierregulierende Offizier für 2 Oberleutnants requiriert, aber meine Wirtsleute luden mich zum Mittagessen ein. Ihre Nichte las die Judenbuche, wie sie mir erzählte, zum ungefähr 20. Mal. Ich sprach mit ihr über die Novelle, sie sah mich ganz groß an, wollte immer Neues wissen und war sehr traurig, dass ich mich auch dem Bakzi und der Neni widmen musste. Wir verabredeten uns für den Abend, und es war schön, trotzdem ich nachher im Schweinestall schlafen musste. Donnerstag, 21. Januar 1915. Zum 3. Mal in den 3 Tagen hat der Herr Stationskommandant auf tadellose Adjustierung und strammes Salutieren aufmerksam gemacht. In den Kompanien werden Gewehrgriffe geklopft und Gelenksübungen vorgenommen. Die Offiziere sind eben mit dergleichen Schnickschnack erzogen worden, und wenn sie jetzt, nach den Erfahrungen des Feldzugs, alle geschlossenen Übungen, Griffe, Ehrenbezeugungen und Ähnliches als Unsinn erkennen würden, so müssten sie ihr ganzes bisheriges Leben damit als Unsinn bezeichnen und hätten vor dem Unteroffizier nichts mehr voraus, dem sie ja nur durch Kenntnis dieser Friedenstätigkeit überlegen sind. Freitag, 22. Januar 1915. Für den weiteren Verlauf des serbischen Krieges scheint eine Erklärung Bülows wichtig, die ein Schwächegefühl Österreichs bekundet und eine Patzigmacherei Deutschlands. Der neue deutsche Botschafter in Rom bestätigt amtlich, dass auch das Deutsche Reich Truppen gegen Serbien entsendet habe. Fortab wird jede gegen Serbien operierende Armee aus österreich-ungarischen und deutschen Truppen zusammengesetzt. Einer neuen Armee muss es jetzt leicht fallen, das Land, das bereits von uns überflutet war und dessen Gefechtsverhältnisse man kennt, dessen Zivilbevölkerung in furchtbarer Weise durch Hinrichtungen und Verschleppungen dezimiert und dessen Heer durch ungeheure Verluste geschwächt und kampfesmüde gemacht wurde, zu besetzen. Das wird nun auf Konto Deutschlands gehen und irgendeinem General Feldherrnruhm eintragen, die Truppen aber werden auf den entscheidenderen Kriegsschauplätzen fehlen. Samstag, 23. Januar 1915. Ankömmlinge erzählen uns, dass das Prager Hausregiment, die 28er, von Prag nach Schegedin verlegt wird. Der Grund dieser Dislokationsänderung soll in antiösterreichischen Tendenzen der Prager Bevölkerung liegen. Die 8. Landwehr ist, Klammer auf, nach Salzburg, Klammer zu, transferiert worden, weil eines ihrer Marschbataillone das Lied »Hey Slowane« sang, mit dem unterlegten Text »Der Russe ist mit uns, wer wider uns ist, den wird der Franzose hinwegfegen«. Sonntag, 24. Januar 1915. Nachmittags war ich bei der Platzmusik, die von der einigermaßen komplettierten Kapelle der Elver gestellt worden war. Man spielte unter anderem »Bobby, wo hast du deine Haare?«, den vorherigen Saisonschlager von Berlin. Wie oft habe ich in der Taverne und im Luna-Ballhaus dazu getanzt. Ein deutsches Armeekorps ist angeblich bereits in Temeschwar eingetroffen. Die Ehefrauen von Offizieren, Längerdienenden und Reservisten sind angekommen. Manche aus Ofutak, manche aus der Heimat. Es gibt wieder Weibergeschichten, Kabalen, Verhältnisse, Protektionen. Neben unserer Ubikation wohnt ein Generalstabsmajor K. und sieht jeden Abend in seiner Wohnung den Oberleutnant der Reserve Baron H., Ordonnanzoffizier der Division, und dessen Frau zu Gaste. Nach dem Nachtmahl begibt sich der Herr Oberleutnant in den Hof. Im Zimmer verlöscht das Licht. Eine Viertelstunde später wird's oben hell, und die Baronin ruft harmlos aus dem Fenster: »Willi, komm doch schon herauf!« Gestern musste der pflichttreue Ordonnanzoffizier zweimal verschwinden. Auf die Straße geht er nicht, damit kein Offizier ihn nach der Frau Gemahlin frage und deren Aufenthaltsort errate. Die Soldaten, sexualnotleidend und daher klatschlüstern neidisch, beobachten solche Szenen genau. Das meiste vollzieht sich auch öffentlich, sogar offiziell. Zum Exempel hat dem Oberleutnant J. und seiner blonden Frau der Oberst liebenswürdigerweise ein Zimmer seiner Wohnung abgetreten. Der Diener des Hauptmanns S., der während der Schlacht auf dem Avalaberg zu uns eingerückt ist, hat erzählt, wie verliebt die Frau Hauptmann in ihn, Klammer auf, den Diener, Klammer zu, und dass sie von ihm schwanger sei. Tatsächlich ist die Hauptmannsfrau jetzt in Scheikas-Schent-Iwan bei ihrem Gatten und dem Diener eingetroffen. Und es lässt sich erkennen, dass die Renommagen des Burschen keine Lügen waren. Ende von Abschnitt 21. Gelesen von Klaus Missfeld.